ist Ihr Schlaf, Madame? Redest abscheulich. Schön Rederei ist von meinen vielen Unbegabtheiten eine. Du bist so begabt und bist so hübsch und bist so klug und bist so männlich, ja, jede Frau beneidet mich und dich, die Dummen. Doch wozu brauchst du? In diesem Hause wollte er wohl ein Vogelnest ausheben. Der Vogeldieb. Was hing er sonst an der Tür? Ich will doch wissen.